Morgenandacht, Rainer Tiltler, Philippa 3. Hallo, guten Morgen und einen weiteren guten Morgen dir. Paulus wirft also alles, womit er geprahlt hat, auf den Müllhaufen, weil er eine intime Erfahrung mit Jesus haben möchte. Und dann sagt er, das alles ist für mich jetzt wie ein Haufen Mist. Damit ich bereichert werde durch die Realität, Jesus Christus zu kennen und ihn als Herrn in all seiner Größe erfassen kann. Leute, wir müssen an den Punkt kommen, dass wir wissen, dass es außerhalb von Jesus kein Rühmen gibt. Kürzlich sagte ich zu etlichen Leuten, ihr verbringt gern Zeit mit mir, ihr seid gern in meiner Nähe. Aber darf ich euch etwas sagen? Wenn Jesus nicht wäre, würdet ihr nicht einmal 30 Minuten lang mit mir in einem Raum sitzen wollen, weil ich kein netter Mensch wäre. Ich wäre ein furchtbarer Mann. Unser Rühmen muss also einzig und allein Jesus sein. Aber nicht nur das. Du musst dich auch immer daran erinnern, dass wenn du dich deiner selbst und deiner Errungenschaften rühmst, dann raubt dir das die Intimität mit Jesus. Du möchtest Jesus in seiner Größe erfassen? Dann wirf alles, womit du dich gerühmt hast, auf den Müllhaufen. Jetzt spricht er weiter darüber, was er hier hervorheben will. Meine Leidenschaft ist es, von ihm verzehrt zu werden und mich nicht an meine eigene Gerechtigkeit zu klammern, die auf dem Halten des geschriebenen Gesetzes beruht. Schau, evangelikale Christen prahlen heutzutage nicht damit, das Gesetz zu halten, aber sie rühmen sich, ihre eigenen menschengemachten Gesetze zu halten. Es geht nur um die Welt. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Ich habe so viele Leute getroffen, die einer Philosophie und Lehre gefolgt sind, dass ein christliches Paar sich bis zum Hochzeitstag nicht küssen darf. Erst nachdem sie getraut wurden, dürfen sie sich den ersten Kuss geben. Du hast keine Ahnung, wie viele Paare mir voller Stolz erzählt haben. Ich habe meine Frau nie vor der Hochzeit geküsst. Ich habe keine einzige Frau vor meiner Hochzeit geküsst. Und sie sagen das mit solch einer hochmütigen Haltung nach dem Motto, »Hey, ich bin besser als die, die sich geküsst haben.« Das ist Selbstgerechtigkeit. Immer, wenn wir denken, dass wir besser als andere oder richtiger vor Gott als andere sind, weil wir es besser gemacht haben als die anderen, dann wird das als Selbstgerechtigkeit bezeichnet. Paulus sagt, meine Leidenschaft ist es, von ihm verzehrt zu werden und mich nicht an meine eigene Gerechtigkeit zu klammern. Einfach ausgedrückt, sagt er also, wenn ich mich an meine Gerechtigkeit klammere, dann kann ich mich nicht an ihn klammern. Vor vielen, vielen Jahren sagte Gott zu mir, Reinhard, du musst dich ständig entscheiden. Möchtest du, dass ich dich rechtfertige, oder möchtest du dich selbst rechtfertigen? Beides funktioniert nicht. Wenn ich dich rechtfertige, dann bist du wirklich gerecht. Aber wenn du dich selbst rechtfertigst, dann musst du mit deiner eigenen Selbstgerechtigkeit leben. Es ist so tief in der menschlichen Natur verankert, dass wir immer an unserer eigenen Gerechtigkeit festhalten wollen. Mein Freund, es ist egal, wie gut du warst. Was zählt ist, wie gut Jesus es für dich gemeistert hat. Paulus, der völlig gerecht war, weil er alles richtig machte, merkte, ich muss das alles über Bord werfen. Schluss damit, ich muss mich an Jesus klammern und kann nicht mehr an meiner eigenen Gerechtigkeit festhalten. Dann sagt er, meine einzige Gerechtigkeit wird die seine sein, die auf der Treue Jesu Christi beruht, genau die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Ich habe ja eine Frage an dich. Wenn deine Gerechtigkeit von Gott kommt, du also nichts dafür getan hast, sie zu erhalten, was heißt das dann? Es bedeutet, wenn du versuchst, etwas zu tun, um gerecht zu werden, bist du nicht mehr gerecht. Es bedeutet, dass Gott dir buchstäblich seine Gerechtigkeit übertragen hat, durch Jesus. Paulus sagt, ich sehne mich so sehr nach keiner anderen Gerechtigkeit als der, die Gott mir durch Jesus Christus übertragen hat. Weißt du, wie viele Leute den schrecklichen Glauben haben, dass Gott ihre Gebete erhört, weil sie alles richtig machen? Sie beten richtig, sie gehen in die Gemeinde, sie geben richtig, sie fasten richtig. Und sie denken, dass ihnen das nun einen Status bei Gott verschafft. Ach, sicher bin ich jetzt mit Gott im Reinen. Und dann kommen sie zu mir und beklagen sich, warum hat Gott meine Gebete nicht erhört? Ich habe doch alles richtig gemacht. Der Grund, warum er deine Gebete nicht erhört hat, ist, weil du alles richtig gemacht hast. Denn Gott antwortet nicht auf Gebete, weil wir etwas richtig gemacht haben, sondern nur, weil Jesus alles richtig gemacht hat. Sobald wir verstehen, dass wir in Christus Jesus sind und seine Gerechtigkeit uns umsonst als Geschenk gegeben wurde, werden wir mutig vor den Thron Gottes kommen, ohne jegliche Angst und Sorge. Du musst dich immer daran erinnern, ich bin gerecht, weil Jesus mir das geschenkt hat. Bis morgen.